1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Pünktlich um 1. Wir sind da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute sind wir wieder ganz frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Und ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen möchtet, dann wählt hier diese Nummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Waltraud. Und die Waltraud ist 58. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Waltraud, weswegen rufst du mich an? Ja, ich freue mich erstmal, dass ich mit dir reden kann. Ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Ja, danke schön. Und zwar möchte ich nochmal über das Thema reden, Enkelkinder. Was wir gestern hatten. Das wir gestern hatten, genau. Ja. Ich möchte das gerne mal loswerden. Gerne, leg los. Und zwar habe ich 7 Enkelkinder gehabt und habe vor 3 Jahren meinen ältesten Enkelsohn durch einen schweren Verkehrsunfall verloren. Und zwar wollte er mit einer Gruppe über die Straße gehen. Er ist von McDonald's gekommen. Ja. Und da kam ein Auto, das sehr, sehr schnell gefahren ist mit 3 Jugendlichen drin und hat ihn geschnappt und er war sofort tot. Wie schrecklich. Und die 3 Jugendlichen, die sind doch gegen einen Baum gefahren. Und der Fahrer von dem Auto und der Beifahrer, die waren auch sofort tot. Und der da hinten auf dem Rücksitz gesessen hat, der ist im Krankenwagen verstorben. Mein Gott, was für ein Unglück. Und ich bin fix und alle. Und meine Tochter und mein Schwiegersohn geht sehr, sehr schlecht noch. Wie alt war dein Enkel? Der war 17. 17? Ja. Und der Älteste, sagst du? Das war der Älteste, ja. Das ist so furchtbar. Ungeheurer Schock für die Familie. Oh ja. Wie hast du es erfahren? Wer hat es dir gesagt? Meine Tochter, die hat mir nachts eine SMS geschickt. Mutti, wir brauchen Hilfe. Und ich habe mir noch gar nicht so richtig was dabei gedacht. Und dann kam das 2 Stunden später, Mutti, der Ronny ist tot, kannst du kommen? Ach, du hast dann auf die erste SMS noch gar nicht zurückgerufen? Nein, habe ich nicht. Weil du dachtest, naja, so schlimm wird es vielleicht nicht sein und kann man morgen auch noch regeln. Ja, weil sie öfter mal auf so eine Gedanken gekommen ist. Also, verstehe. Und dann hat sie mir eine Nacht geschrieben, Mutti, kannst du kommen, der Ronny ist tot. Und darauf habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich glaube das nicht, wieso, der Ronny ist tot, verstehe das nicht. Ja, und dann hat sie mir das erzählt. Ich habe kaum was verstanden am Telefon, ne? Das glaub weil ich. Sie ja nur so furchtbar geweint ja, hat. Ja. Er war sofort tot. Er war sofort tot. Es gab keine Chance. Die da mit ihm über die Straße gegangen sind, die haben gesagt, er ist noch 40 Meter durchgeflogen. Und ist dann aufgeprallt, und aber von diesem Aufprall soll er wohl nichts mehr gemerkt haben. Und ganz eindeutig war der Fahrer des Wagens schuld. Ja, der Fahrer des Wagens war schuld. Der nun auch verstorben ist. Der ist auch verstorben, ja. Das gab dann also an diesem Abend 4 Tote. Unglaublich, unglaublich. Ja. Wie war dein Verhältnis zu deinem 17-jährigen Enkelsohn? Sehr gut. Sehr gut, so wie zu allen meine Enkelkinder. Das war sehr gut und er fehlt mir auch unheimlich. Das glaube ich. Und wenn ich mit meiner Tochter telefoniere, es vergeht nicht einmal, wo nicht mal das Wort Ronny fällt. Es wird immer noch über. Denn das erzählt sie, dass es zum Friedhof war und was sie da gemacht hat. Gehst du denn auch viel zum Friedhof? Ich gehe seltener hin. Warum? Weil ich wohne in Grimm und meine Tochter wohnt in Greifswald. Ich muss dann immer hinfahren. Das ist wie weit ist das auseinander? Eine Autostunde. So. Ach so, na verstehe. Eine halbe bis dreiviertel Stunde. Wie haben das denn die Geschwister, die 6 Geschwister aufgenommen? Davon sind 2 Geschwister und meine andere Tochter hat noch 4 Kinder. Ach so. Also ich habe im Gesamt 6 Enkel. Ach so, verstehe. Und der Große, der 15-Jährige, der hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Der Bruder von ihm? Der Bruder von ihm, der ist gleich umgekippt. Und die Kleine, die hat das ja noch nicht so mitbekommen. Die war ja erst 4. Ja. Die hat das noch nicht so verstanden. Ja. Wie hast du denn die Beerdigung des Enkels in Erinnerung? Schrecklich. Wie war das? Schrecklich. Es war nur schrecklich. Wir haben alle neben uns gestanden. Es war das. Ich sag, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn man einen Enkelsohn oder überhaupt ein Kind beerdigen muss. Ja, natürlich. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Hast du ihn denn nochmal gesehen? Nein, wir durften ihn nicht mehr sehen. Weil er wahrscheinlich so verletzt war und man euch das nicht zumuten wollte. Ja, wir sollten ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Mhm. Ich wollte nur noch mal gerne darüber reden, weil man gestern ja auch so lustige Geschichten gehört hat. Ja, ja, aber das ist ja im Leben so. Da ist das Lustige und das Schöne parallel zu dem ganz Traurigen. Ja. Alles geht nebeneinander. Und ich muss sagen, ich habe jetzt noch die Enkelkinder und die letzten 4 Enkelkinder, die kleinen, also das sind ja auch so eine süßen, die möchte ich auch nicht missen, ne? Das ist sicherlich ein Trost, aber dennoch bleibt der tiefe Schmerz des Verlustes. Ja, genau. Mhm. Genau. Nun sind ja einige Monate schon vergangen. Es sind jetzt 3 Jahre. Ich hatte voriges Jahr hatte ich gedacht, hatte ich gerade verstanden. Vor drei Jahren. 2007. Mhm. Merkst du, dass du in diesen 3 Jahren schon etwas mehr Abstand gewonnen hast? Nein. Nein, habe ich noch nicht. Es ist immer schlimm an Feiertagen und an Geburtstag oder Weihnachten wieder, weil das ja war am 4. November, wo er verunglückt ist. Ah, da war das ja gerade passiert jetzt. Genau, kurz vor Weihnachten jetzt auch, ne? Und dann ist es besonders schlimm. Wahrscheinlich auch an seinem Geburtstag, ne? Er hatte im Juli Geburtstag. Ja, aber dass da die Erinnerungen dann auch immer hochkommen, wie es früher war. Das stimmt. Was hatte er denn für Pläne? Was wollte er gerne machen? Na, er hatte so, er wollte sich die Haare wachsen lassen, dann wollte er das Gymnasium machen und anschließend wollte er 10 Jahre zur Armee gehen. Ach so, aber erstmal die Haare wachsen lassen. Ja, das war für ihn ganz wichtig. Ja, hatte er vorher kurze Haare gehabt? Ja, er hat immer so schöne, kurze, schwarze Haare gehabt und er wollte unbedingt lange Haare haben. Warst du damit einverstanden? Ach, na ja. Naja. Das ist die Jugend, was soll man dazu sagen? Ja. Wenn er das mochte. Ja. Das tut mir sehr leid, Waltraud. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Und ich kann mir vorstellen, dass auch da 3 Jahre noch nicht viel machen, nicht viel ausmachen. Nee, das macht auch nicht viel aus. Und ich bin auch ganz glücklich, dass ich heute auch mal darüber reden, Wie ist das denn eigentlich so in der Familie? Wird da noch oft drüber gesprochen oder versucht man das so zu verdrängen? Man spricht noch sehr oft drüber. Ja. Es wird noch sehr viel drüber gesprochen. Was auch richtig ist und gut tut, glaube ich. Ja. Doch, es wird sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Es vergeht auch nicht einmal, wenn wir uns mal treffen, dass mal das Wort Ronny nicht fällt. Mhm. Es kommt immer das Wort. Mhm. Es wird immer noch, der Junge wird immer noch erwähnt. Das ist richtig so, finde ich. Das finde ich gut, ja. Ja, liebe Waltraud, nochmal, mir tut es wirklich sehr leid und wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Ja, danke schön. Und dass du vielleicht doch ein bisschen mehr Abstand gewinnen kannst. Ich kann es nur wünschen, man weiß es nicht. Alles Gute. Ja, ich danke dir. Und Domian, mach weiter so. Ich gucke deine Sendung sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön, Waltraud. Ja, vielen Dank. Auf Wiederhören. Dir auch. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Laura, 26. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Laura, was ist dein Thema? Ja, mein Thema klingt ziemlich kurios. Und zwar lerne ich keine Männer kennen, weil ich einfach viel zu schön bin, wie sie selber sagen. Also es ist wirklich verrückt. Also es klingt total blöd, aber... Du bist zu schön für die Männerwelt? Ja, sagen sie. Und sagen alle um mich herum auch. Und ich beschwere mich jetzt, weil ich jetzt seit mittlerweile schon 3,5 Jahre Single bin. Aber da müssen die Männer dir doch zu Füßen liegen, wenn du so eine Schönheit bist. Ja, das tun sie. Oder die müssen dich umschwirren. Nee, überhaupt nicht. Also ich gehe mit meiner Freundin raus, wir haben Spaß und sie ist auch ein paar Jahre älter als ich und ist jetzt nicht so der Mega-Hingucker, aber hat eine gute Ausstrahlung. Aber sie lernt reihenweise Männer kennen und bei mir funktioniert das im Moment überhaupt nicht und schon seit 3 Jahren nicht. Bist du denn so von der Gesamterscheinung perfekt, was die Körpermaße anbelangt und auch das Gesicht und Haare und alles perfekt? Ja, man selber urteilt das immer ein bisschen anders. Also na gut, aber ich empfinde es überhaupt nicht so. Aber man spiegelt dir das so, dass du eine rundrum schöne Frau bist. Ja, ich glaube schon. Das sagt man so. Du in aller Bescheidenheit sagst du es jetzt zögerlich, aber die anderen sagen das. Ja, die anderen sagen das. Welche Haarfarbe? Braun. Hellbraun, ja. Längere Haare? Schulterlang jetzt ein bisschen länger schon, ja. Also, Augenfarbe? Blau. Große blaue Augen. Schade, dass ich kein Bild von dir habe. Dann hätte ich mir mal... Doch, ihr habt ein Bild von mir. Wir haben ein Bild von dir? Ja, ihr habt ein Bild von mir. da muss ich mal meine Regie... Aber bitte nicht veröffentlichen. Nein. Aber wenn wir ein Bild haben, muss ich meine Regie bitten, dass mir das jemand vielleicht reinbringt. Ja. Ich verspreche es dir, ich zeige es nicht in die Kamera. Aber ja, dann könnte ich das ja vielleicht hier mal beurteilen. Aber irgendwie hakt das wahrscheinlich in der Elektronik, sonst wäre es schon hier. Schade. Naja, ja, ich habe euch ein Bild geschickt. Vielleicht kommt es gleich. Ja, genau. Ja, und jetzt bin ich schon, wie gesagt, seit 3 Jahren geht es mir irgendwie so, dass ich mal jemanden kennenlerne und es ist auch alles ganz schön und nett und man verabredet sich und trifft sich und also es gibt mal passiert auch mehr, aber es ist dann irgendwie, da haben die wirklich Riesenschiss und sagen irgendwie, mit ihr kann ich nicht rausgehen, weil ich habe ich ja eh nicht alleine. Also ja, also es gibt wirklich das Phänomen, dass wirklich dann zu schöne Menschen, dass man Angst hat, an die heranzugehen, weil man A denkt, da habe ich eh keine Schnitte bei der. Ja, man kriegt einen Korb. Ja, genau. Das denken wahrscheinlich die meisten. Oder, wie du es gerade gesagt hast, die andere Gruppe denkt, die habe ich nicht lange für mich. Dann ist die wieder weg. Genau. Sowas, ja, ne? Weil viele Männer ja anstehen. Ich habe das auch schon in der Regie gesagt. Ich hatte früher so mit 16, 17, 18 überhaupt keine Probleme. Da standen sie irgendwie wirklich an. Ja. Und hört sich jetzt auch wieder total übertrieben an, ja. Also ich will mich gar nicht so... Dann mach dich doch vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen hässlicher, aber vielleicht veränderst du die Frisur, vielleicht in der Richtung, dass sie nicht mehr so ganz so toll aussieht, die Haarfrisur wie jetzt. Aber das will ich ja persönlich auch nicht. Also du willst dich ja auch wohlfühlen. Natürlich, ja. Also ich finde mich eigentlich so ganz ganz schön und ganz gut. Und Laura, es kommt jemand rein. Mein Redakteur Marc kommt rein und er bringt mir ein Bild. Oh mein Gott. Das bist du. Rechts, ja. Rechts, das bist du. Also von dir aus jetzt wahrscheinlich rechts, ja. Ja, von mir aus, ja, also Kompliment, das muss ich schon sagen. Ein sehr hübsches Mädel. Vielen Dank. Jetzt sind natürlich alle ganz, ganz scharf drauf, wie sieht Laura aus? Und bitte alle denken, nicht. Mensch, Domian, halt es doch mal in die Kamera. Und die Radiohörer, die können es ja eh nicht sehen. Nein, wenn du das nicht möchtest, mache ich das auch nicht. Nein, das wäre nicht so. Aber wenn ich das hier so sehe, also die Männer müssen dich doch auf jeden Fall wahnsinnig viel und intensiv angucken zumindest, ne? Das, also ich hatte auch schon einen Stalker, also wirklich. Der hat mir wirklich anderthalb Jahre nachgestellt und hat mir SMS geschickt und ist mir wirklich hinterhergefahren. Ja. Und ich erlebe das auch so in meinem täglichen, also in meinem Alltag erlebe ich das auch, dass wirklich welche stehen bleiben und einfach total komisch gucken. Und ich denke immer, habe ich irgendwas im Gesicht? Was ist los, ne? Wie groß bist du? Das kann man hier nicht sehen. Wie groß bist du? Ja, ich bin nicht so groß. Ich bin 1,69. 1,69? Ja. Nicht so groß. Nee, nicht so groß, aber es ist noch absolut okay. Ja, also ich bin jetzt kein Supermodel, um Gottes Willen, oder kein Laufstegmodel. Aber du, ja genau, du könntest aber als Model arbeiten, zumindest als Fotomodel. Ja. Was machst du denn? Aber dann lerne ich ja noch weniger kennen. Natürlich. War nur gerade so ein Nebengedanke. Was machst du denn beruflich? Also ich bin eigentlich ausgebildete Schauspielerin. Nein, du bist Schauspielerin? Ja, genau. Ja, aber hör mal, also da müssen dir doch so die Angebote ins Haus fliegen. Ja, auch das ist, genau darum geht's auch, dass ich auf Castings war, wo mir gesagt wurde, also hier, das Mädel ist zu makellos und wirkt nicht authentisch für vielleicht ernsthafte Rollen, oder da muss eine gewisse Ernsthaftigkeit sein und die würde ich nicht ausstrahlen, sondern... Püppchen brauchen wir nicht. So, na gut, ich kann ja nicht beurteilen, wie du als Schauspielerin bist, wenn du Rollen vorsprichst. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ich so in unsere Soaps reinzappe im deutschen Fernsehen, da sind ja wirklich... Aber das ist nicht so der... Da will ich gar nicht rein. Ach, da bist du gar nicht rein. Ach so. Nee, ich glaube nicht. Mensch, wie kriegen wir dich denn gut unter die Haube? Ich glaube, heute habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, ich glaube, ich werde nie jemanden kennenlernen. Nein. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Es ist natürlich ein Das Selbstbewusstsein leidet total. Also ich denke mir immer, es kann doch nicht wahr sein. Ich laufe doch hier irgendwie durch die Stadt, mich gucken auch ein paar Männer an. Was meinst du, Laura? Wie viele Leute jetzt denken, Mensch, hat die ein Luxusproblem? Die irgendwie nicht so schön sind, die irgendwie vielleicht ein Handicap haben oder irgendwie eben nicht so glatt gebügelt sind. Und die hören dann eine schöne Frau, die perfekt aussieht. Und der Moderator sagt auch noch, Mensch, du bist eine tolle, hübsche, junge Frau. Und die junge Frau sagt, ich krieg keinen ab. Ich krieg keinen mit. Ja, also ich weiß. Also nein, ich will es gar nicht runterreden, aber so gegensätzlich und so verrückt ist die Welt, ne? Was, ja, absolut. Es ist für dich ja auch ein absolutes Problem. Diese. Ja, also ich bin ja nicht so alt und ich bin halt auch nicht der Typ für One-Night-Stands oder so. Und ich finde wenn man so schön ist, dann muss man auch selbst die Initiative ergreifen. dann musst du auf die Männer zugehen. Dann musst du dir ein. Nicht. Also das fällt mir auch total schwer. Also das musst du machen. Total. Das ist deine einzige Chance. Also wenn du die Erfahrung jetzt so machst, dass niemand auf dich zugeht, aus welchen Gründen auch immer, aus den besagten Gründen, dann musst du die Initiative ergreifen. Ja, das stimmt. Dann das geht. Und ich glaube, da wird das. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das hat auch eigentlich, so als ich noch ein bisschen jünger war, hat das auch super funktioniert. Siehste? Also die haben sich schon alle gemeldet. Ja, siehst du. Die werden es gar nicht glauben, die Jungs, wenn du dann die ansprichst und dich ein bisschen mit denen unterhältst. Ja, gut. Das also, stimmt, das ist die Lösung des Problems. Wahrscheinlich, ja. Also wenn du armes Ding schon 3 Jahre solo bist. Ja, fast 3 Jahre solo jetzt. Hast du sag mal, auch 3 Jahre keinen Sex gehabt? Nein, das nie. Das natürlich nicht. Ne? Da gibt es schon den einen oder anderen Kontakt, den man aktivieren kann. Da gibt es den Ex-Freund. Ah, verstehe. Nein, aber ja, also das ist auch nicht mehr so. Also wie lange warst du mit dem Ex-Freund zusammen? Oh, 4 Jahre. Und also auch so eine. Wer hat da wen? Wo kam da die Initiative damals her? Als ihr euch kennengelernt habt? Von mir. Siehst du? Ja. Da haben wir's. Da haben wir die Lösung. Und er wollte sich gar nicht drauf einlassen. Also er hat auch gesagt, irgendwie, das mache ich nicht. Ich habe da irgendwie, ich suche was Festes und ich habe keine Lust, irgendwie jetzt, zwar, du bist ein schönes Mädel, aber ich habe jetzt keine Lust, irgendwie mit dir mal eine Nacht zu verbringen. Das ist nicht mein Ding. Ja, also. Ja. Also Laura, du Schöne. Ja. Du musst jetzt ein bisschen mehr, Initiative ergreifen. Ja, du musst ein bisschen mutiger werden, glaube ich. Ja, genau. Aber da ist jetzt auch wieder das Selbstbewusstsein ist jetzt auch nicht mehr so toll und deswegen fällt es mir halt relativ schwer, irgendwie dann auch auf Männer zuzugehen. Ja, aber ich sag dir, wenn du jetzt noch ein Jahr wartest, hast du noch weniger Selbstbewusstsein. Ja, das stimmt. Also, absolut. Das Wochenende steht vor der Tür, ich weiß, was du machen wirst. Ja, also. Ja, ich versuch's. Also ich wünsche viel Glück und ich wünsche natürlich beruflich auch viel Glück. Das ist doch ein völlig albernes Argument von den. Naja gut, es gibt total albern, aber gut, in der Rolle kann man es vielleicht verstehen. Also das war vielleicht. Ja, also. Aber das wird schon auch noch werden. Ja, okay, alles klar. Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Laura, tschüss. Gut, ciao. Tschüss. Die schöne Laura. Aber die Freundin ist auch ganz süß, die hierbei ist. Sind ja 2 Mädels drauf. Hab ich gar nicht gefragt, wer das ist. Naja. So, mit wem machen wir denn weiter? Wir machen weiter mit dem Ralf. Und der ist 45. Guten Morgen, Ralf. Morgen, Domian. Hallo, Ralf. Um was geht's denn bei dir? Du, ich habe Knochenkrebs und Osteosporose. Ist die Erkrankung, die Krebserkrankung schon sehr weit fortgeschritten? Im Endstadium. Im Endstadium? Ja. Wie lange bist du erkrankt schon? Ich bin Knochenkrebs. Habe ich jetzt seit gut 2,5 Jahren und die Osteosporose ist jetzt dazugekommen seit einem halben Jahr. Wobei die Krebserkrankung natürlich die schlimmere Erkrankung ist. Ja, sicherlich. Die andere verschlimmert oder beschwert die ganze Sache noch mehr, sagen wir so. Ja, das ist, es geht keine Behandlung, kann man mehr machen. Chemotherapie schlägt nicht nur gut an, macht ja auch die Knochen noch sehr porös und geht also, dann auch. Man hat dich nach Hause geschickt mit dem Motto, man kann nichts mehr tun. Richtig. Hat man eine Prognose gesagt? Ein Jahr habe ich noch. Ein Jahr? Ja. Das hat der Arzt oder die Ärzte so vage gesagt? Das haben die Ärzte gesagt, ja. Wie ist das für dich, die Vorstellung, nur noch ein Jahr zu leben? Bescheiden. Das andere würde ich nicht sagen. Es ist Mist, es ist nicht mehr da. Das ist im Moment, ich weiß es jetzt seit 2 Monaten, geht alles drunter und drüber. Hast du ein Umfeld, das dich auffängt? Du sagst, du weißt es seit 2 Monaten? Nein, ich habe keinen. Meine Eltern sind tot, mit Geschwister habe ich nichts zu tun. Und Freunde sind nicht so da. Und keine Partnerin oder Partner? Nein. Also ganz alleine? Ganz alleine. Das heißt, du musst das alles alleine schultern? Ja. Das ist hart. Das ist sehr hart. Fühlst du dich einsam? Ja, sehr. Ich fühle mich sehr einsam, aber Entschuldigung, mir geht es heute nicht so gut. Ja. Aber was soll man machen? Man möchte ja die paar Monate, die man noch hat, so leben, wie es geht. Ne? Hast du im Moment sehr starke Schmerzen? Ja, ich nehme Morphium. Ja. Und dass ich die Schmerzen in Regeln halten kann. Wo hast du die Schmerzen? Überall so, in den Knochen, in den Beinen, im Rücken. Am schlimmsten war, da ist die Osteoporose sehr fortgeschritten, im Rücken. Ja. Also, ich laufe auch nicht mehr aufrecht. Ich laufe schon wie so ein 90-Jähriger gebückt und krumm. Ja. Das heißt, da die Knochen sehr, also die Wirbel auch schon eingebrochen. Und das ist dann da am schlimmsten. Das heißt, an Schlafen ist da auch nicht groß zu denken? Nein, ich schlafe manchmal 2-3 Stunden, dann bin ich wieder auf, dann laufe ich in der Wohnung rum oder ziehe mich an, gehe spazieren. Das kannst du, also rausgehen kannst du noch? Ja, ja, das kann ich. Du kannst ja auch Kleinigkeiten einkaufen, die du brauchst. Ja, das mache ich auch noch. Alles. Hast du denn für den Fall dir auch schon einen Plan ausgedacht, wenn du das nicht mehr kannst, was dann wird, da du ja keine Angehörigen hast? Nein, da so weit bin ich noch nicht. Da, so weit habe ich noch nicht gedacht. Aber das müsstest du vielleicht, ne? Nicht, dass andere Leute dann über deinen Kopf entscheiden, sondern dass du es jetzt noch entscheidest, wo du klar bist und das auch noch alles regeln kannst. Ja, gut. Ist es jetzt im Moment schwierig, das noch. Ich weiß auch nicht, wie weit es noch geht. Bin ich auch ehrlich, ne? Vielleicht ist es ja auch so, dass man so denkt, ich bin froh über jeden Tag, wo es einigermaßen gut läuft und ich will mich mit den anderen Sachen gar nicht beschäftigen. Nee, das stimmt. Ja. Da, vielleicht schaffe ich das ja auch. Man weiß ja nicht, wie es geht. Ja, ja, genau. Ja, man weiß ja nicht, was los ist. Als man dir das vor 2,5 Monaten, sagst du, da hat man dir das gesagt, dass es final ist, also endgültig. Da saßt du wahrscheinlich in irgendeinem Zimmer bei einem Arzt. Ja, im ganz normalen Behandlungszimmer. Ja. Da kam der Arzt dann und hat mir das gesagt. Was hast du ihm erwidert? Danke und auf Wiedersehen. Danke und auf Wiedersehen? Ja. Ich bin dann gegangen. Wo bist du dann hingegangen? In die nächste Kneipe. Hast du dich betrunken? Ja, sehr. Sehr? Sehr. Ja, das habe ich gemacht. Aber dann schleppt man sich nach Hause und dann wacht man irgendwann mit einem Kater auf und dann wird es einem klar, was geschehen ist. Ja, sicherlich. Man hat morgens einen dicken Kopf, dicke Augen und dann überlegt man, was hat der dir gesagt und dann weiß man, was passiert ist. Ne? Mit wem hast du denn damals, als das von dem Arzt so ausgedrückt wurde, darüber gesprochen? Du bist in die Kneipe gegangen. Ich vermute mal, dass du mit den fremden Menschen nicht darüber gesprochen hast. Nein, ich habe mit niemandem gesprochen, Domian. Bis heute nicht. Ich bin für mich alleine. Ich lebe hier. Ich habe Freunde, aber da sieht man auch sehr wenig von. Und also die kümmern sich nicht offensichtlich nicht sehr um dich, sonst hätten die ja schon gefragt. Nein, ich habe den Kontakt auch so weit abgebrochen. Was hast denn du früher beruflich gemacht? Ich war Lkw-Fahrer. Ja, das ist ja auch ein Beruf, wo man... Bist du auf Fernfahrten gewesen? Nein, ich habe nur hier in Deutschland gefahren. Ach so, Nein, ich wollte sagen, da ist man auch nicht so viel zu Hause und kann auch nicht so viele soziale Kontakte pflegen, wenn man viel unterwegs ist. Ja. Ich bin nur hier gewesen. Du hast gerade so ein bisschen erzählt, wenn es irgendwie geht, dann gehst du ein bisschen raus, spazieren. Wie verläuft der Tag sonst noch so? Du, wenn man nimmt die Tabletten, wenn man Schmerzen hat, und dann wird man ja auch müde, dann legt man sich hin für eine Stunde auf zwei, dann steht man wieder auf, geht hier in eine Wohnung spazieren. Die Wohnung muss ja auch gemacht werden. Und dann sitze ich hier, gucke Fernsehen, gehe wieder spazieren und denke über, wie sagt man so schön, Gott und die Welt nach. Wie oft denkst du an den Tod? Sehr oft. Mit Angst? Nein. Ich habe, wie sagt man so schön, Entschlüsse noch nicht so weit gefasst, aber das Jahr werde ich vielleicht nicht schaffen. Es ist schmerzhaft, es tut alles weh, Domian, man möchte dann auch nicht mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das kann man ja auch verstehen. Man hat keine Lust mehr, sagt man dann. Weil ich muss hier mehrere Mittel nehmen, alles, was man isst, ist manchmal schneller draußen als drin. Da hat man dann auch keine Lust. Wenn du so dann über dich und dein Leben nachdenkst, du bist ja erst 45 Jahre alt. Gibt es Momente, wo du mit deinem Schicksal haderst, dass du denkst, warum muss ich so früh diese schwere Erkrankung kriegen? Ja, auch. War ich habe ja nie jemanden, ich habe auch auf Gott geschimpft, da hat man das, ich habe ihn auch verflucht. Entschuldigung, dass man das so sagt, aber ich habe mich dann auch gefragt, warum ich. Mhm. Ne? Und ich habe das ja, ich habe auch keine Antwort also noch nicht für mich gefunden, aber ich bin nun da und es ist so weit, dass man sagt, ich habe keine Lust mehr. Ja. Das heißt, die Freude am Leben wird immer weniger. Sie wird immer weniger, von Tag zu Tag. Weil es keine Freude gibt. Nee, es ist keine Freude mehr da, wo man war. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Mhm. Wäre es für dich hilfreich, wenn du dir vorstellen würdest, dass du einen Gesprächspartner hast, mit dem du zumindest ab und zu mal sprechen könntest? Ja, sicherlich. Das wäre schon sehr nett und das wäre auch prima. Aber es ist niemand da. Mhm. Und da muss man mit Alleinsein klarkommen. Mhm. Warst du mal verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein. Auch keine Kinder? Nein. Nein. Mhm. Gibt es Sachen, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, die du bereust? Nein. Nein? Das, was ich gemacht habe, habe ich, wie sagt man so schön, im vollen Verstand gemacht. Mhm. Und mit Spaß. Mhm. Und hab allen Schabernack, alles, was man wollte, hat man gemacht. Mhm. Aber hast du was versäumt? Hast du den Eindruck, dass du denkst, da hätte ich das noch tun sollen und das tun sollen? Nein, das habe ich nicht umgehen. War das, was ich machen wollte, habe ich bis heute gemacht. Ich will dir mal sagen, das sind gute Sätze, die du da sagst. Du sagst, dass du nichts Gravierendes bereust. Das kann nicht jeder sagen. Und du sagst auch, dass du das Nötigste getan hast in deinem Leben. Das kann auch nicht jeder sagen. Nö, ich hab mein Leben, das hört sich jetzt dumm an, aber bis heute habe ich es gelebt. Nur jetzt ist die Einschränkung da, das Leben ist nicht mehr lebenswert, man hat keine Lust mehr und man will nicht mehr. Mhm. Ich möchte dich trotzdem fragen, auch wenn du nicht so gerne darüber sprechen möchtest, wenn es nur gar nicht mehr zu Hause geht, willst du dann in ein Hospiz vielleicht gehen oder gibt es da wirklich keine Gedanken drüber? Im Moment noch nicht, Domian. Ja. Nein. Mhm. Ich würde, wenn es nicht mehr geht, muss man was machen. Dann muss man überlegen, dass man wirklich in so ein Hospiz geht oder ins Altersheim, wie man so schön sagt. Ja, ja, ja. Da muss man gucken, muss ich auch, aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Weil du glaubst? So weit würde ich es nicht kommen lassen. Höre ich daraus, dass du dir vorher das Leben nehmen möchtest? Ja. Ah ja, ich verstehe, jetzt verstehe ich dich. Ja, doch, weil bis dahin, man hat keine Lust mehr drum. Es wird ja auch nicht, die Schmerzen werden ja nicht besser, es wird sehr schlimmer. Es ist ja kein Tag da oder mal keine Stunde, wo man sagt, so, man lebt schmerzfrei. Ne? Wenn man so schwer angeschlagen ist wie du und auch körperlich eben nicht mehr viel machen kann, wie nimmt man sich dann das Leben? Och du, da gibt's Schlaftabletten oder sowas. Hm. Also ja. Das ist für dich so die Option, die du... So, ich sag mal so den Joker, den du im Hintergrund hast, wenn es gar nicht mehr geht, dann wirst du diesen Schritt vollziehen. Ja. Mhm. Das kann ich auch verstehen. Ja, gut, es ist das Einzige, was man machen kann. Mhm. War irgendwo liegen, irgendwo Schläuche in dir drin haben, da Schläuche, hier Schläuche, da. Ja. Das möchte ich nicht. Ja. Wir haben ja sehr mitfühlende und sehr aufmerksame Zuhörer und Zuschauer. Mhm. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es jetzt bei uns Anfragen gibt, die gerne mit dir telefonisch in Kontakt treten möchten. Würdest du das wollen? Oder? Sicherlich, Domian. Ja. Also das würden wir natürlich sehr gerne an dich weiterreichen. Klar, das könnt ihr gerne machen. Ja, ja. Das könnt ihr gerne machen. Mein lieber Ralf, das hat mich sehr beeindruckt, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon. Ja, ich sehe deine Sendung immer. Mhm. Und was auch schon seit Jahren, du machst das eigentlich sehr prima immer. Vielen Dank. Bitte. Ich möchte dir aber auch vorschlagen, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Mhm. Das ist heute Nacht der Peter, der würde dich jetzt und er wird dich jetzt gleich zurückrufen. Mhm. Von meiner Seite aus wünsche ich dir sehr viel Kraft. Danke. Ich wünsche dir noch sehr viele gute Tage und wünsche dir auch die Kraft, das zu tun, dann, was für dich richtig ist. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute auch für deine Sendung. Dankeschön. Und vielleicht hört man dich noch mal. Ja, das wäre sehr schön, das würde mich freuen. Okay. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar, Domian. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 1.30 Uhr haben wir, Halbzeit in der Sendung und jetzt begrüße ich sehr herzlich die Sandra und die Sandra ist 44. Guten Morgen, Sandra. Hallo, guten Morgen, Domian. Sandra, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, ich bin seit fast 3 Jahren mit meinem Freund zusammen und hatte im letzten Jahr ziemliche gesundheitliche Probleme, weil bei mir ein beginnendes Non-Hodgkin-Symptom festgestellt wurde. Was ist das? Ein Lymphdrüsenkrebs, der allerdings noch nicht akut ausgebrochen ist, denn nur diese Zellen wurden nachgewiesen. Mhm. Und die Ärzte halt auch nicht sagen können, wann es ausbricht. Mhm. Dann kamen blutende Magengeschwüre dazu und halt kaputte Bandscheiben. Und dadurch ist dann halt das Bett nach hinten angestellt worden. Das Bett? Ja, halt der Sex mit meinem Freund. Ach so, meinst du? Weil ich halt, es gab halt Abende, Lass mich kurz fragen. Ja. Die anfängliche Lymphdrüsenkrebserkrankung, ja. Wie hat man die überhaupt entdeckt? Durch eine Routine-Blutuntersuchung. Ah, also du hattest keinerlei Beschwerden? Nein, da sind die Blutzellen aufgefallen. Das Einzige, was war, ich war viel erkältet. Mhm. Verstehe. So. Jetzt erzähl mal weiter. Es gab dann weniger Sex, weil du keine Lust hattest. Nein, nicht, weil ich keine Lust hatte, weil ich manchmal, mir ging es dann nicht gut aufgrund der Erkrankungen. Ja. Und, aber dann hat man ja auch keine Lust, wenn es einem nicht gut geht. Nee, richtig. Mhm. Und er sagte dann immer, das sind alles vorgeschobene Gründe. Und ich dürfte mich nicht, Entschuldigung, wundern, wenn er sich den Sex woanders holen würde, wenn sich das nicht ändert. Ach. Ja, also ja, ihr wohntet. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ihr wohnt nicht zusammen. Du bist nein. Mit. Ja, also ihr wohnt nicht zusammen. Nein. Es hat jeder seine eigene Wohnung. Im ersten Moment denke ich jetzt, was ist denn das für ein Hirni? Da wird die Freundin doch durchaus schwer krank. Ja. Und jeder Mensch auf der Welt hat Verständnis, dass man dann erstmal weniger Interesse an Sexualität hat, weil man auch Schmerzen hat und so weiter. Und dann reagiert der gleich so auf dich. Ja. Gleich relativ am Anfang der Erkrankung. Das ist doch unglaublich verletzend für dich. Ja, ich habe es aber nicht als verletzend irgendwie empfunden. Der hat dann auch gesagt, dann holt er sich seinen Sex woanders. Das hat er gesagt, wenn das auf Dauer halt nicht anders wird. Und ich habe dann halt natürlich mit meinem Hausarzt auch drüber gesprochen und die Ärzte haben ja auch dagegen viel getan. Mhm. Die Magengeschwüre wurden verödet. Mhm. Gegen dieses Non-Hodgkin, da heißt es dann erstmal nur regelmäßige Blutuntersuchungen, damit man den akuten Ausbruch dann ganz genau verfolgen kann und eingreifen kann. Mhm. So gut, für die Bandscheiben bekomme ich Schmerzmittel, damit da die Schmerzen wechseln, weil ohne die Schmerzmittel könnte ich kaum laufen. Ja. Gut, dann mehr konnte ich nicht machen. Nee, ne? Wirklich nicht. Weiß und man nicht. Ich meine, jetzt fing es an vor 3 Wochen, dass ich Probleme mit dem Herz dazu bekommen habe, was jetzt die nächste Woche vom Kardiologen noch genau abgeklärt wird. Also du bist schon angeschlagen, ne? Kann man sagen, gesundheitlich. Ziemlich. Da kommt so eins zum anderen. Ja. Mhm. Ja. Aber wie ist denn die Situation jetzt zwischen euch beiden im Moment? Im Moment ist es so, ich war dann im September in Urlaub, eine Woche mit meiner Schwester, kam wieder. Und da ist mir erst gravierend aufgefallen, dass er dann manchmal nur noch 2-mal die Woche vorbeikam. Und sonst vorher kam er öfter? Sonst haben wir uns 4-5 Mal gesehen. Mhm. Ne? Oder halt, wenn er angerufen hat und gesagt hat, mir ist nicht gut, ich bleib zu Hause, ich habe Kopfschmerzen, habe ich gesagt, ist okay. Was steckt dahinter? Eine andere. Eine andere. Ich habe es jetzt zu 100%. Wie hast du es 100% rausbekommen? Wir haben ihn nachspioniert, meine Schwester und ich. Wie habt ihr das gemacht? Er hat mir halt abends um 7:30 am Telefon gesagt, er hat Kopfschmerzen, er geht früh schlafen, wir könnten ja um 8:30 nochmal telefonieren. Mhm. Und dann haben wir dann um 8:30 nochmal telefoniert, kurz. Mhm. Und dann sagte er dann, naja, er geht spätestens um 11 ins Bett und das ist nicht normal. Mhm. Und irgendwie, ich hatte Kontakt zu seiner Ex-Frau und die sagte mir dann auch, du hack da mal nach, da stimmt was nicht. Mhm. Weil mich hat er auch betrogen, wie er mit mir verheiratet war. Wie hast du denn dann nachgehakt? Wir haben uns bei ihm um die Ecke am Haus postiert. Du und deine Schwester? Ganz genau. Und? Haben gewartet, bis er rauskam. Also ihr war schon davon ausgegangen, dass er rauskommt? Ganz genau. Und so kam es dann auch? Er kam raus? Er kam raus. Ja. Und dann sind wir eben im Auto halt hinterhergefahren. Und das hat er nicht gemerkt? Nein, er hat es nicht gemerkt, weil er das Auto meiner Schwester nicht kennt. Ach so. Mhm. Ja. Und und dann hat er die andere auf der Arbeit abgeholt. Und er kam dann erst am nächsten Tag wieder nach Hause. Wo sind die denn? Er hat die von der Arbeit abgeholt? Du kanntest diese Frau nicht? Nein. Nein. Und wo sind die dann hingefahren? Das haben wir dann leider nicht verfolgt. Wir haben Fotos gemacht, wie er sie halt knutschend und fummelnd. Ach, das konnte man gleich sehen? Ja. Hast du ihn konfrontiert jetzt mit dem neuen Wissen? Nein, nein. Ich weiß auch nicht, wie ich es tun soll, ob ich es tun soll. Willst du überhaupt noch was von dem? Ich liebe ihn, er weiß es. Er weiß, dass ich ihn liebe. Liebst du ihn immer noch, nachdem was vorgefallen ist? Ja, und das Schlimme... Nein, halt. Liebst du ihn immer noch, nachdem was vorgefallen ist? Ja. Sag jetzt mal nicht so leichtfertig ja. Bedenke mal, wie der sich verhalten hat die letzten Monate. Ich weiß, wie ein Arsch. So, du sagst es richtig. Ja. Und dann bedenke mal, was er jetzt gerade macht. Ich weiß es. Sagst du dann immer noch so, ja, ich liebe ihn ja immer noch? Ja, das ist das Schlimme an der Sache. Hat es nicht ein bisschen einen Knacks gegeben? Nein. Warum nicht? Da muss es einen Knacks geben, Mensch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sagte Dorian, er sitzt neben mir gestern Abend. Mhm. Und sagt, mach dir keine Gedanken, es liegt nicht an dir, ich brauche ein bisschen Abstand, ich brauche ein bisschen Zeit, das wird wieder. Mhm. Und heute Abend um 11 geht er wieder zu der anderen. Mhm. Okay, dann konfrontiere ihn mal mit deinem Wissen und den Fotos. Dann wird er gehen. Ja, dann soll er gehen. Dann ist er weg. Ja, dann wirst du auch endlich wach, dass der Kerl nichts mehr für dich ist. Ja, es sagt ja meine Schwester auch, aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich liebe ihn eben. Nee, so kannst du mir das nicht erklären. Ich meine, bei mir ist es momentan so, mein Leben besteht momentan daraus, kaum zu schlafen. Ich habe nur noch 43 Kilo Gewicht. Ich esse so gut wie nicht mehr. Weißt du, was ich verstehe? Ja. Dass du Angst hast vor diesem Verlust, der da auf dich zukommt. Du bist schon ziemlich angeschlagen durch deine Erkrankung. Und so wie du es gerade geschildert hast, nur noch Haut und Knochen. Ja. So, und dann sollst du seelisch das auch noch verkraften, wenn er dann geht. Davor hast du Angst. Oder? Also, ich weiß es nicht, ob die Angst ist. Ich weiß es nicht. Du sagst, dass du kaum schläfst. Ja. Warum? Ach so, wegen der seelischen Belastung? Ja. Und ach so, auch wegen der seelischen Belastung isst du so wenig? Ja. Also das liegt jetzt nicht an den Erkrankungen? Nein, das liegt nicht an den Erkrankungen. Ja, aber dann muss dir doch klar sein, dass irgendwas passieren muss. Wie soll es denn so, es kann doch nicht so weitergehen. Jetzt weißt du ja, dass da eine andere Frau ist. Das kannst du ja nicht mehr aus deinem Kopf ausblenden. Du wirst ja immer weiter darüber grübeln. Und jeden Abend, wenn er weg ist, so wie heute auch, wirst du denken, jetzt ist er bei der und was machen die miteinander? Und das tut dir immer mehr weh und immer mehr weh und saugt dich aus. Ja. Das heißt, da musst du doch jetzt einen Schritt wagen. Das müsste ich. Von der Vernunft her, ich weiß es. Aber vom Herz her, ich häng zu sehr an ihm. Was müsste er denn noch tun, damit du ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit seiner Ex-Frau unterhalten und die sagte, würdest du ihm das verzeihen? Ich bin so weit, dass ich sage, ich würde ihm das sogar verzeihen. Weißt du, ich will dir mal sagen. Ja. Wenn der jetzt irgendwie mal fremdgegangen wäre. Ja. Dann wäre ich auch nicht päpstlich als der Papst und dann würde ich, und wenn der das ordentlich erklären könnte, würde ich sagen, okay, komm, schwamm drüber und wir fangen neu an. Ja. Was ich viel schlimmer finde, ist, wie der sich dir gegenüber verhalten hat, nachdem du krank warst, krank geworden bist. Ja. Das zeigt dessen Charakter wirklich. Ja. Das finde ich richtig schlimm. So verhält man sich nicht einem Menschen gegenüber, dem man vorgibt zu lieben. Nein, normal nicht. Nein. Wir haben heute Mittag das. Also der hat dich nur genommen, wie du bist, als du gut funktioniert hast. Ja. In dem Moment, wo du angeschlagen warst, hat er genörgelt und hat dir Vorwürfe gemacht, dass du schwer krank bist. Ja. Was wirst du gerade sagen heute Abend? Also heute Nachmittag, wie wir heute Mittag nochmal telefoniert hatten und da ging es darum, weil wir geplant hatten, vielleicht ein kleines Häuschen zusammenzunehmen. Zu kaufen oder was? Genau. Und er hat sogar im Internet, er hat Häuschen rausgesucht und hat dann gesagt, oh, das können wir umbauen, so und so. Er erzählt mir noch, er will mit mir in ein Haus zusammenziehen. Mhm. Ich verstehe ihn nicht. Ja, der wird sich im Moment so alle Optionen offen halten und hat ja seine Schmusekatze und das Eisen mit dir hält er auch im Feuer und sei bloß vorsichtig und stürze dich da jetzt nicht noch in ein finanzielles Abenteuer. Nein, das mache ich nicht. Bloß nicht. Nein, das mache ich nicht. Ich kann dir nur sagen, Sandra, so als ganz Außenstehender, aber deine Schwester sagt das ja auch zu dir. Die ist ganz nah an dir dran und die kann das ja noch viel besser beurteilen als ich. Richtig. Mach da jetzt klar Tisch, also indem du dem das zum Beispiel jetzt sagst, was du weißt. Du kannst ja für dich im Kopf haben, dass du ihm noch eine Chance geben würdest, wenn er sich ganz radikal gut dir gegenüber zeigt und sich auch nachweislich ändert. Aber wenn das nicht wirklich der Fall ist, dann musst du auch die Härte haben zu sagen, dann lass mich in Ruhe, dann geh. Du bist nicht allein, du hast deine Schwester. Ich weiß es. Ich weiß, meine Schwester ist immer für mich da. Weißt du, wenn du das jetzt noch nicht kannst, dann sage ich jetzt zu dir, dann leide noch länger, Sandra. Nein, aber das kann es auch nicht sein. Nee. Ich meine, ich gucke in den Spiegel, ich habe nur noch Haut und Knochen. Furchtbar. Außerdem ist das für deine Erkrankung auch nicht gerade sehr förderlich, wenn du nur hungerst. Also das ist es nicht gut, denn da darfst du nicht mitspielen mit der Erkrankung. Darfst du nicht fahrlässig sein. So, mehr kann ich dir nicht sagen, Sandra. Okay. Du bist Frau deiner selbst, du musst handeln. Gut. Alles Gute. Okay, danke dir. Gerne. Tschüss, Sandra. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, hier ist Ralf und Ralf ist 46. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ralf. Hallo. Um was geht's? Ich wollte als erstes mal meinen Namensvetter noch alles Gute wünschen. Ja. Da ist mein kleines Problem oder glaube ich eher harmlos gegen. Das war Ralf gerade, der an Knochenkrebs erkrankt ist. Ja, genau. Mhm. Obwohl ich auch seit 20 Jahren im Rollstuhl sitze und querschnittsgelähmt bin und aber da, das ging mir auch gerade sehr unter die Haut. Mhm. Sehr nett, dass du ihm gute Wünsche aussprichst. Finde ich sehr richtig. Nett. Was ist denn der Grund deines Anrufes? Mein Grund ist, es geht bei mir, ich vermisse den Sex im Rollstuhl. Mhm. Ich habe eine sehr tiefe Querschnittslähmung und da ist keine Erektion mehr möglich. Hast du ein Gefühl im Unterleib noch? Nein, gar nicht mehr. Es ist komplett taub alles. Komplett taub alles, ja. Und das ist ja das Problem, was viele Frauen dann sehen. Die sehen erstmal einen Mann im Rollstuhl und was dahinter steckt, sehen sie ja gar nicht. Mhm. Und bist du in diese Querschnittslähmung reingekommen durch einen Unfall damals? Ja, genau. Vor 20 Jahren saß ich als Beifahrer in einem Auto und wir hatten vorher eine Party und ich wollte gar nicht selber Auto fahren, nur um das Auto stehen zu lassen. Da habe ich den angerufen und da ging er erst gar nicht ans Telefon. Und dann habe ich nochmal angerufen, dann ging er ans Telefon und dann sind wir eine Strecke wir hatten Frühshoppen vom Sportverein. Mhm. Und dann sind wir eine Strecke gefahren, die ich noch nie gefahren bin. Und dann sind wir in eine Kurve ausgebrochen und da stand ein Baum. Links einen Kilometer kein Baum und rechts einen Kilometer kein Baum. Nur aber da. Den einen Baum haben wir genommen, ja. Und das sind die Folgen dieses Unfalls jetzt? Ja, ja, genau. Mhm. Das war ein Samstag und ich konnte, wer heißt es, von Samstags bis Montags noch meine Muskeln anspannen, meine Zehe bewegen und so. Und das war dann montags auf jeden Fall dann auch auf einmal alles weg. Ah ja. Heißt denn das, dass du seit 20 Jahren keinen Sex mehr hast? Nein. Es gab früher, da gab es solche Spritzen, die man sich ins Glied setzen musste. Mhm. Und aber das war auch nicht das Wahre. Dann gab es die Vakuumpumpe. Mhm. Das war natürlich überhaupt nicht. Ich hatte mal dann. Aber das hatte doch. Aber das hatte doch nur, sag ich mal, zur Folge, dass du eine Erektion bekamst. Das Gefühl kam doch nicht dadurch zustande. Nee, genau. Aber dass man wenigstens dann mit einer Frau schlafen kann. Aber davon hattest du ja dann auch nichts. Ich wurde dann anders. Bei mir sind dann die ganzen anderen Sinne sehr verschärft worden. Ah, ja. Mhm. Konnte mich dann viel besser auf die Frau einlassen. Mhm. Alleine durch das Streicheln und alles war eigentlich dann viel, viel schöner als dieser Akt und so. Seit wann gibt es jetzt auch keine Erektion mehr durch diese Hilfsmittel? Seit sieben Jahre. Seit sieben Jahren schon. Ja. Und das Problem ist ja auch, weil der Muskel ja auch immer kleiner wird und dadurch schrumpft das Glied ja auch dermaßen. Mhm. Obwohl es seit es Viagra gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist für Rollstuhlfahrer, ist das was. Ah ja, das funktioniert bei dir. Aber den kann man trotzdem ja nicht aufbauen. Er bleibt so klein. Und ist natürlich auch eine sehr, sehr große Hemmschwelle. Mhm. Und, aber du lebst in keiner Beziehung? Nein. Und wann hattest du deinen letzten, ich sag mal, erotischen Kontakt, wenn man es mal so ausdrückt? Da kann ich sagen, so vor 5 Jahren. Mhm. Ja. Aber es war mir trotzdem sehr, sehr peinlich, weil ist er einfach klein und ich glaube, es hat der Frau auch keinen Spaß gemacht. Mhm. So. Da klappte das noch ein bisschen. Du hast gerade gesagt, vor 7 Jahren das letzte Mal mit der Erektion, also vor 5 Jahren dann nicht mehr so. Nicht mehr so, genau, weil er einfach dann zu klein war und und wie ist das, du hast es gerade so gesagt, mit Viagra, wenn du Viagra schluckst oder ein ähnliches potenzsteigerndes Mittel, gibt es denn dann eine kleine Erektion vielleicht? Ja, gibt es. Das schon. Ja, genau. Ja, eine kleine. Ja, genau. Es gibt, ja, genau. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es kommt, aber das funktioniert dann. Mhm. Ja. Gehst du denn auf Suche nach Frauen? Ja, natürlich. Also, wie machst du das denn? Das stelle ich mir schwierig vor. Ich lebe in einem kleinen Dorf, 50.000 Einwohner, da bin ich bekannt wie ein bunter Hund. Das ist eher ein kleiner Ort, ne? Ja, aber ich bin trotzdem sehr bekannt, weil ich fast als einziger Rollschuhfahrer, okay, wir sind mehrere hier, aber ich bin überall auf Kirmes oder im Zelt oder wenn irgendwo eine Disco ist oder bin ich immer da und gehe auch auf die Tanzfläche, da habe ich keine Hemmungen oder so. Das heißt, da gibt es schon gut Kontakte mit Frauen immer wieder. Ja, ja, genau. Mhm. Aber dann, wenn wir auf das Thema dann Sex kommen, dann ist es sehr, sehr schwierig auch für mich, dann das Thema anzuschneiden und so. Darum wünsche ich mir, dass vielleicht mehr Frauen auch mal auf Rollstuhlfahrer zugehen und darum wollte ich das Thema überhaupt publik machen. Ja, absolut richtig. Dass sie nicht nur einen Mann im Rollstuhl sehen, sondern vielleicht auch wissen, was dahinter ist noch. Mhm. Wo der sich nachsehnt und alles. Hattest du denn auch schon mal Kontakt mit einer Frau, die selbst im Rollstuhl sitzt? Nein. Wäre das was für dich? Nein. Wenn nichts für mich. Warum? Ich weiß nicht. Ich lag ein Jahr im Krankenhaus und war nur mit Rollstuhlfahrern zusammen. Mhm. Und ich weiß nicht, War nichts für mich. Irgendwie, ich leite mit jemand eine Rollstuhlgruppe, ja, wo wir denen beibringen, wie man mit dem Rollstuhl umgehen kann. Ja. Aber eine Frau im Rollstuhl wäre nichts für mich. Nein. Okay, das muss man dann auch so akzeptieren. Ja, genau. Nun ist ja, wie bei vielen eher ungewöhnlicheren Dingen, das Internet eine gute Plattform. Versuchst du denn da vielleicht Kontakte zu finden? Ja, habe ich auch versucht und so, aber sehr, man bekommt sehr, sehr wenig Rückmeldung. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Du bist sicher, dass du da auf den richtigen Seiten auch bist? Pff, bist du nicht so ganz sicher? Nee, keine Ahnung. Ja. Also ich suche überall. Ich habe bestimmt schon überall 7 oder 8 Mal mein Profil reingesetzt und so. Und ich bin eben ehrlich und... Also vielleicht... Vielleicht hat ja einer unserer Zuhörer eine Idee, dann möge er uns oder sie uns das bitte mailen, wo du vielleicht noch hingehen könntest im Netz, um Kontakte zu finden. Das wäre sehr, sehr gut, ja. Also ich würde das nicht so schnell aufgeben, weil das ist wirklich ein Kosmos und da entstehen ja immer wieder neue Plattformen und Foren und Rooms und weiß ich was alles, wo man vielleicht jemanden finden könnte. Ansonsten kann ich das mir gut vorstellen, dass das ein großes Problem ist. Und was man auch nicht gerade jetzt um die Jahreszeit fängt es wieder an, dann sehnt man sich nach einer Partnerschaft und alles. Und, ja, es ist ja auch nicht ein rein so rein pur sexuelles Problem. Nein, es ist ganz genau. Es geht um Zärtlichkeit. Um Akt geht's gar nicht. Genau. Geht's gar nicht eigentlich. Ja, genau. Um Zärtlichkeit, Erotik und so weiter. Ja, ganz genau. Ja. Aber ich meine, eigentlich bist du ja schon ein sehr agiler Typ, wie du es gerade beschrieben hast. Du, richtig, ja, du bist unterwegs, du machst eine Rollstuhlgruppe. Also daran kannst du nicht liegen, dass du gehst ja raus ins Leben und unter die Leute. Richtig, so ist es. Aber das zeigt eben, wie schwierig das ist. Und richtig, das genau. Muss man ernst nehmen. Richtig. Mensch Ralf, also wenn wir einen klugen Tipp noch kriegen, und ich bin fast sicher, irgendwas wird kommen, das reicht mir auf jeden Fall eigentlich weiter. Vielleicht hat ja eine nette Dame oder so es gehört heute. Wer weiß. Ja, wer weiß, genau. Ralf, dennoch wünsche ich dir viel Glück und alles Gute. Und ja, gib bloß nicht auf. Wenn du aufhörst, wenn du anfängst aufzugeben, dann hast du verloren. Nee, wenn man 20 Jahre im Rollstuhl sitzt, dann gibt man nicht auf. Ja, das glaube ich auch. Genau. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, schön, dass du angerufen hast. Deine Sendung noch weiterhin und so. Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Petra und die ist 42. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Hi. Dein Thema. Also bei mir ist es im Moment so, dass irgendwie ganz viel konfus in meinem Kopf ist und ich gar nicht weiß, irgendwie, wo ich weitermachen soll oder was ist gut denn, ist oder nicht. Was ist denn so die Hauptproblematik? Also die Sache ist die, dass ich habe seit 20 Jahren habe ich einen Szeneladen auf der Reeperbahn. Und also kein Sex-Business, sondern Klamotten halt, wo viel Künstler einkaufen und viel Schule an und ausgehen. Und also Klamotten, eine Boutique sowas. Geiles Publikum, ja. Wirklich geiles Publikum, ansprechendes Publikum halt. Wie super, seit 20 Jahren auf der Reeperbahn. Das ist ja cool. Zuerst war ich in der Marktstraße, da habe ich mit 4 Freunden angefangen, das hat sich dann gesplittet. Ja. Und dann haben wir durch Zufall einen Laden auf der Reeperbahn angeboten bekommen und da sind wir jetzt halt. Wer ist wir? Mein Mann und ich. Ah ja, okay. Ja. Und läuft der Laden nach wie vor gut? Ein ewiges Auf und Ab der Gefühle, will ich mal so sagen. Aber ist okay, man kann... Es ist okay. Also der Laden ist nicht das Hauptproblem? Das ist nicht das Hauptproblem. Ja. Das Hauptproblem ist eigentlich Folgendes. Also ich habe mich in diesen Laden halt sehr verliebt und habe mich auch... Ich kam eigentlich aus einer Werberbranche, also etwas gesättelter und wie soll ich sagen, spießiger vielleicht. Mhm. Und habe mich dann aber in kurzer Zeit halt in diese andere Lebensart halt gut eingefühlt und habe auch diesen Rock'n'Roll irgendwie auch dann drauf gekriegt, so wie man mit den Leuten redet, wie man mit Huren zusammen gut arbeitet, mit Zuhältern, mit Musikern. Du kriegst ja alles mit. Mit normalen Leuten. Also ja, im Prinzip ja. Also es ist toll, ein super interessanter Job halt. So. Wirklich interessant. Du kommst auch in der Weltgeschichte rum. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Ja, das Problem ist solches eigentlich, dass ich bin in einem Laden mal vergewaltigt worden und der Typ wollte mich vielleicht auch, also ich bin froh, dass ich noch lebe. Und wann war das? Das, Das ist ungefähr jetzt 10 Jahre her. Und da warst du allein im Laden? Genau, da war ich allein im Laden. Und also ich hatte mich mit meiner Freundin getroffen, wir haben was getrunken auf dem Kiez und ich wollte nur kurz rein und mir Geld noch für ein Taxi holen. Und das hat wohl einer gesehen. Ich hatte auch die Tür nicht zugeschlossen, weil ich halt nur zur Kasse wollte, mir das Geld rausnehmen. Also naja, der Laden war offiziell schon geschlossen? War offiziell schon geschlossen, ja. Und da war auch dunkel halt und ich hatte bloß die Eingangstür nicht zugeschlossen, weil ich sofort wieder raus wollte. Und auf jeden Fall war es so, dass auf einmal halt ein Typ da im Laden stand und mir dann auch gleich den Mund zugehalten hat und versucht hat, mir die Hose runterzureißen. Das ging ganz schnell. Das ging sowas von schnell. Ich habe da zwar einen Notknopf, aber der war auch weg, also nicht in meiner Reichnähe. Ja, ja. Und, aber draußen wartete die Freundin noch, ne? Nein, wir hatten uns verabschiedet. Ach so. Ich wollte nur Geld für ein Taxi holen, weil ich ein bisschen weiter weg wohne. Ich wohne auf dem Land. Und auf jeden Fall war es dann so, dass der Typ mich voll in der Hand hatte und also ich musste ihm erst anblasen. Dann hat er mir irgendein Silberteil an den Hals gehangen und gehalten und hat halt gesagt, wenn ich das nicht mache, dann bringt er mich halt um und hat mich dann vergewaltigt und es ging alles relativ schnell und ich konnte mir auch so ein paar Sachen von ihm merken. Bin dann nach dieser ganzen Aktion, bin ich dann noch im Laden geblieben und habe alles sauber gemacht, weil alles voll mit Blut war. Und bin dann irgendwann nach Hause gekommen, habe mich dann aber auch ins Wohnzimmer gelegt, weil ich... Wie kam das Blut? Weil er mich vergewaltigt hat halt. Durch die Brutalität der Vergewaltigung? Ja, genau. Richtig. Und auf jeden Fall bin ich dann nach Hause gefahren, hat mich tierisch geschämt. Bist nicht zur Polizei gleich gegangen? Nein. Der Typ meinte auch, wenn ich zu den Bullen gehe, dann bin ich, der kennt mich, dann bin ich platt. Und auf jeden Fall habe ich das meinem Mann auch ein Dreivierteljahr nicht gesagt. Aber hat er nicht gemerkt, dass du wesensverändert hast? Ja, doch. Also er hat gemerkt, dass ich nicht mehr mit ihm schlafen wollte. Und wir waren in Portugal. Ich habe alle Fenster und Türen 1000-mal verriegelt und habe mich da also völlig ganz komisch benommen. Halt. Aber du hast es ihm dann später erzählt schon, nach einem Dreivierteljahr. Also dann, ja, da war es so, wir waren auf einer Familienfeier eingeladen und ich sollte da, war eigentlich immer das brave Vorzeigemädchen, obwohl ich auch tätowiert bin und auch ein bisschen also strange aussehe, aber trotzdem eben so ein Vorzeige, lustige Kanone, die immer mitreden konnte und immer lustigen Spruch drauf hatte. Und Petra, ich unterbreche dich mal eben an dieser Stelle, weil meine Sendung gleich rum ist und ich möchte das auf jeden Fall noch verstehen alles. Ja. Ist dieser brutale Vorfall jetzt all die Jahre so belastend für dich, dass das heute ein großes Problem nach wie vor für dich ist? Pass auf, das ist immer noch ganz toll in meinem Leben. Ich hatte ja auch eine Therapie gemacht und so weiter. So. Und eigentlich, worauf ich hinaus möchte, ist, ich hatte mir dann einen kleinen Hund angeschafft. Und der hat mir ganz viel, ich wollte mich umbringen und der hat mir ganz viel Lebenskraft gegeben. So, und mein kleiner Hund ist jetzt seit Juli ganz schwer erkrankt. Und wir waren schon in sämtlichen Kliniken und so weiter und so fort, um nicht rauszufinden, was er hat. Er hat ein ganz schlimmes Bakterium, was wahrscheinlich ein Krankenhauskeim ist, weil er operiert wurde und er ist nicht rauszufinden. So. Und es ist so, dass ich jetzt meinen Job nicht mehr machen kann, weil ich sitze zu Hause, ich bin ganz schwer depressiv, muss auch wieder Psychopharmaka nehmen. Weil ich das mit dem Hund so runterziehe. Ja. Weil der Hund so wichtig war für dein Leben, weil der dich wieder aufgebaut hat. Genau so ist es. Verstehe. Genau so ist es. Also ich projiziere wirklich alles auf meinen Hund, und ich denke schon, dass der Hund, ich habe mein Kind verloren, dass der Hund die Reinkarnation ist. Weil wir uns wirklich so verstehen und lass mich mal fragen, du warst wegen der Vergewaltigung schon in einer Therapie gewesen. Ja. Und das wurde auch da besprochen und bearbeitet. Ja. Ja. Ja. Du bist aber im Moment in keiner therapeutischen Behandlung. Nein, also ich habe eine Frau kennengelernt, die macht so Reiki und so ein Kram halt. Und ich habe mich damit noch nicht so doll auseinandergesetzt, aber ich glaube, ich müsste es machen, weil ich merke, dass man eine Energie weggeht. Ich glaube auch. Also Energie geht weg. Ich will es ja ganz schnell noch sagen, also ich will es dir hier in der Sendung schnell sagen, wir werden dich auf jeden Fall gleich nochmal anrufen. Ich finde auch, dass du nochmal was machen musst, weil bei aller Liebe zu dem Tier, was man natürlich verstehen kann, so aus... Arten, wie es jetzt bei dir auszuarten scheint, darf es nicht. Denn das würde ja bedeuten, dass du wieder komplett abstürzt, wenn das Tier stirbt, beispielsweise. Ich bin gerade dabei. Liebe Petra, du legst bitte auf. Und du wirst von meinem Psychologen gleich von dem Peter angerufen. Und alles Weitere dann gleich im Hintergrund. Alles Gute. Okay. Tschüss. Alles klar. Tschüss. In der Technik heute Nacht war und ist Tobias Fritz. Und morgen ist Freitag. Auch wieder eine offene Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch und ihr könnt auf 0 Uhr anrufen. Gute Nacht. Bis dahin. Ciao.